Ja, ich freue mich mal wieder bei euch sein zu dürfen. Ist so ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, war das in diesem Jahr schon oder? Ja, gut. Eigentlich habe ich immer so drei Termine bei euch. Das ist der zweite denn. Dieses schöne, wunderbare Wort aus Jesaja 43, das hat in unserer Ehe eine besondere Bedeutung. Bärbel, was meine Frau ist, mit der ich seit über 60 Jahren jetzt verheiratet bin, habe ich kennengelernt auf der Christenlehre, nannten wir das damals, Freizeit, in Eutin. Bärbel ist die Tochter von Willi Hasse, früherer Pastor, die Alten kennen ihn vielleicht noch. Die kam aus Cuxhaven und ich aus Hamburg. Alle trafen wir uns in der Jugendherberge in Eutin, unter Friedrich Heidmüller noch. Und dann war die, irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ist die Frau, die müsstest du mal heiraten dürfen. Mit 15. Und es hat tatsächlich geklappt und wir sind immer noch zusammen. Das Bibelwort, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, bekam ich zum Abschluss aus dem biblischen Unterricht. Und Bärbel bekam, glaube ich, befiehl du deine Wege und sagt, du kriegst immer so ein gutes Wort und ich so ein immer bekanntes. Daraufhin haben wir gesagt, das nehmen wir uns als Grundlage für unsere Hochzeit. Und darüber hat damals Friedrich Heidmüller gepredigt. Das sind so die Erinnerungen, die kommen dann immer mal hoch. Ja, ich möchte heute gerne abschließen die Predigtreihe übers Vaterunser. Über einige Jahre habe ich sie mit euch hier bedacht und lese zu Beginn ein Gebet von Jörg Zink, das Vaterunser beten. Vater im Himmel, durch unseren Herrn Jesus Christus reden wir zu dir und beten dich an. Durch ihn kennen wir dich. Wie wir zu dir beten sollen, hat er uns gezeigt. Wir sprechen zu ihm und vertrauen dem Geheimnis, dass er für uns weiterspricht zu dir. Er ruft dich an, Vater, und wir sprechen es ihm nach und glauben, dass du bist, dass du hörst, Vater im Himmel. Um deines Sohnes Jesus Christus willen reden wir zu dir und bitten dich. Wir fassen den Mut, weil er neben uns ist. Wir treten vor dich, weil er sich vor uns gestellt hat. Wir bitten, weil er für uns eintritt. Sieh an, was er für uns getan hat, und vergib uns alle unsere Schuld. Lass uns gelten um seinetwillen, der für uns gesprochen hat. Vergib ihn, Vater im Himmel. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus reden wir zu dir und preisen dich. Wir tragen seinen Namen. Wir stehen vor dir in seiner Gestalt. Wir sprechen zu dir mit seinen Worten. Was wir bitten, ist sein Wille. So lassen wir uns dir mit seinem Vertrauen und sprechen in seinem Namen. In deine Hände befehlen wir unseren Geist, Vater unser im Himmel. Soweit Jörg Zink. Lob, Ehre und Preis sei Gott. Vater unser, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Erstens, Jesus Christus, König und Herr. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, als da einer für alle Deutschen ein tausendjähriges Reich schaffen wollte und viele sich verblenden ließen und darauf hereinfielen, ist in den Kreisen evangelischer Jugend ein Bekenntnislied entstanden, das wie so ein Lauffeuer durch ihre Reihen ging. Man hat es abgeschrieben, man hat es immer wieder neu gesungen, von Hand zu Hand weitergereicht, im Verborgenen angestimmt und sich daran gestärkt. Und vielen jungen Männern ist dieses Lied im Zweiten Weltkrieg Hilfe, Kraft und Hoffnung gewesen. Als nach 20 Jahren der ganze Spuk eines tausendjährigen Reiches zu Ende war, wurde dieses Segens- und Lobpreislied des Betheler Diakons Richard Lörcher fester Bestandteil der Kirchenlieder. Wir haben es in der Jugend noch gesungen. Ein Lied vom Reich unseres Gottes, von seiner Kraft und Herrlichkeit. Jesus Christus, König und Herr. Sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre, gilt kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. In des jüngsten Tages Licht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr. Dein ist das Reich, die Kraft, die Ehre, gilt kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. Unverkennbar ist hier der Bezug auf den Schluss des Vaterunser, diesem lobpreisenden Abschluss dieses Gebets von Jesus zum Vater. Von den 5 letzten Aquarellen, ihr erinnert euch, ich habe eigentlich zu jedem Teilabschnitt immer so ein Aquarell von Andreas Felger, dem großen Künstler von Gnadenthal, mitgezeigt. Von diesen letzten 5 Aquarellen hatten wir im letzten oder im ersten Lobpreisteil schon eines behandelt, denn dein ist das Reich. Heute möchte ich gerne abschließen mit den letzten 4 Aquarellen. Dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Immer unterfüttert mit einem Aquarell. Und ich finde, man sollte sich ruhig noch einmal Zeit nehmen für diese Einzelteile. Es lohnt sich. Das ist so etwas wie das Finale, der Höhepunkt des Vaterunser. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohn. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Aquarell Nummer 11. Das feurige Rot des Bildes steigert sich zu einem glutvollen Kreis, der an das Rund der Sonne erinnert. Die Kraft dieser Glut scheint unerschöpflich. Ausstrahlend erneuert sie sich. Nichts reicht aus, diese Lebensfülle Gottes, seine Kraft auch nur annähernd zu umschreiben. Kraft ist die Übersetzung des griechischen Wortes Dynamis. Kennen wir so von Dynamit hier. Kraft Gottes ist nicht Selbstbezogenheit, sondern auf ein Ziel gerichtet. Dynamik wirkt zielstrebig auf die Erfüllung einer Aufgabe hin. Gott verwirklicht seinen Heilsplan durch seinen Sohn Jesus Christus. Das zweite Aquarell und die Herrlichkeit. Ein ruhiges, abgeklärtes Aquarell nähert sich dem dritten Begriff des Lobpreises. Der Maler hat gar nicht erst versucht, ein Abbild von Herrlichkeit zu schaffen. Die Vollkommenheit des Quadrats verweist stattdessen auf ihren Ursprung. Dieser ist unsichtbar. Sichtbar wird Herrlichkeit Gottes wiederum durch seinen in diese Welt gekommenen Sohn Jesus Christus. Und darum geht es. Nun auch am Schluss der Betrachtung des Vaterunser. Immer wieder wird allein es um Jesus Christus gehen. Er ist die Anziehungskraft zum Glauben. Er ist es aber auch, an dem sich die Geister scheiden. Und er allein konnte uns klar machen, uns erzählen, was wirklich Herrlichkeit Gottes ist. Er kam vom Himmel, er ging wieder hoch in den Himmel und wir erwarten ihn von dort aus dem Himmel. Das zu erkennen, heißt Glauben. Glauben dürfen ist ein Geschenk von Gott, nie eigener Verdienst. Wie es die großen Heiligen immer wieder betonen, Gott hat sich meiner erbarmt. Gott hat sich meiner erbarmt. Sie sind von seiner Wahrheit, seiner Liebe, seiner Herrlichkeit innerlich berührt worden. Wir auch. Wir auch. Das dritte Aquarell. In Ewigkeit. Wir haben oft eine falsche Vorstellung von der Ewigkeit und meinen, sie bedeutet zeitliche Unendlichkeit. Ewigkeit meint mehr als Dauer. Das hebräische Denken kennzeichnet mit dem Wort Olam die Seinsmächtigkeit Gottes. Wir Menschen erfahren die Zeit als uns nicht verfügbar. darum haben wir meist keine Zeit. Gott aber hat Zeit. Er ist ihr Herr. Er stellt sie uns zur Verfügung, ohne ihr selbst unterworfen zu sein. Der Psalmist sagt, ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Psalm 90. Andreas Felger teilt sein Bild in zwei Räume, deren Ungleichheit erahnen lässt, worauf das Gewicht liegen soll. Die zarte Farbtönung wirkt wie eine Verheißung. Immer kräftiger und nachdrücklicher grenzt sich der obere Bildraum von der dunklen Tiefe ab. Eine ganz andere, unbekannte, aber doch anziehende Wirklichkeit wartet darauf, hinter dem Dunkel dort aufzugehen. Oder ist sie nicht jetzt schon da und empfängt die leicht gekrümmte, an den Erdhorizont erinnernde Grenzlinie? Ewigkeit können wir uns kaum vorstellen, können wir kaum denken. Aber auch hier hilft der Blick auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Gott loben heißt, die Dinge, diese Welt, auch uns und unseren persönlichen Weg, den Weg unserer Kirchen und Gemeinden von ihrem Ende her einmal anzusehen. Von den großen Zielen und Erfüllungen Gottes her zu betrachten, also von der Ewigkeit her. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und darauf sprechen wir mit dem Beter Jesus Christus jetzt unser Amen. Das ist das letzte Aquarell von Andreas Felger. So ein verwaschenes Grau, die Bildmitte erhellt, etwas will und soll anders sein als die Umgebung. Wird das gelingen? Kann sich die Helle behaupten? Zuversicht gibt die helle Klammer. Schützend umgibt sie die Bildmitte und wehrt das Grau ab. Die Klammer schließt sich zwar nicht vollständig, aber ein Herausfallen und Verlöschen des Lichtes muss nicht befürchtet werden. Ist das nicht eine wunderbare Umsetzung dieses so gewichtigen Wortes Amen? Das hebräische Wort Amen ist weniger als Wunsch, so sei es zu verstehen, sondern eher als eine Bekräftigung, eine Zustimmung. Dazu stehe ich. Amen, dazu stehe ich. Dies meine ich auch. Der lateinische Kirchenvater Hieronymus hat berichtet, dass die römischen Kirchenbauten nach dem vom Priester vorgetragenen eucharistischen Hochgebet vom brausenden Amenrufen des Volkes widerhallten. Das hallte durch die ganze Kirche. Und wenn wir das Amen sprechen nach dem Vater unser Gebet, dann ist das doch wie so eine persönliche Bestätigung dessen, was uns Jesus als Vorbeter vorgesprochen hat. Und es bringt unseren Wunsch und unsere Bitte zum Ausdruck, Gott möge uns als seine Kinder in diesem unseren Ja und Amen halten. Vielen Dank, soweit die Folien. Jetzt komme ich zum persönlichen Bereich. Lobpreis für uns, für mich persönlich. Der Lobpreis, schreibt Walter Lüthi, ist der nachhaltigste und wirksamste Protest des Glaubens gegen die Mächte des Unglaubens. Nochmal, der Lobpreis ist der nachhaltigste und wirksamste Protest des Glaubens gegen die Mächte des Unglaubens. Das hatten schon Paulus und Silas im Gefängnis so erlebt. Um Mitternacht, da sie konnten ja nicht schlafen und da sind die Ängste möglicherweise auch am größten gewesen, fangen sie einfach an zu singen und zu loben. Gott zu loben, vermutlich Loblieder, von allen anderen zu hören. Sie lobten und sangen gegen die schlimmen Verhältnisse an, in denen sie sich befanden, auch gegen ihre eigene Angst. Wir wissen, irgendwann kam sie dann frei. Und von Paul Gerhardt, dem großen Liederdichter, der während des Dreißigjährigen Krieges lebte, wird berichtet, dass er ganz Furchtbares ja erlebt hat, weil viele seiner Kinder starben. Und in dieser schlimmen Zeit begann Paul Gerhardt, Choräle und Loblieder zu komponieren und zu dichten, zu verfassen, die uns heute noch viel zu sagen haben. Was sagt uns das? In der Tiefe, in der Not, in der Verlassenheit, im Leiden wird echtes Gotteslob geboren, weil sich uns eine andere, eine neue Blickrichtung eröffnet. Wir schauen weg von uns, von unserer Not, unseren Leiden, unserer Schuld, unseren Versäumnissen, hin auf Jesus Christus, den Heiland, den Retter, der jetzt, genau jetzt, da ist für uns, für dich, für mich. Er war immer schon bei uns, aber wir hatten kein Auge für ihn, waren mit uns und unseren Nöten so beschäftigt, so verzweifelt und fühlten uns so verlassen und einsam. Und jetzt ganz neu wieder erfreuen wir uns an der Nähe Jesu. Und wir üben uns, den Blick auszuweiten. Gott loben heißt dann ganz praktisch, die Dinge von ihrem Ende her zu sehen, wie ich schon zitierte. Sie von den großen Zielen Gottes her zu betrachten. Das lesen wir bei Helmut Thielicke, der über das Vaterunser in den Kriegsjahren 1944, 45 gepredigt hat. Es gibt einen wunderbaren Predigtband darüber. Und da schreibt er, wer gar nicht mehr weiter weiß, der soll einmal alles hadern und vielleicht sogar alles bitten, einen Augenblick lassen und soll getrost einmal anfangen zu loben, damit er sich auf das Ende der Wege Gottes einspielt, die zum Reich Gottes führen. Und das beginnt schon hier, jetzt, in diesem Raum, in unserer Zeit, auf dieser Erde. Darum dürfen wir Gott gerade in den ausweglosesten Augenblicken unseres Lebens loben. Dann lernen wir auch für unser Leben, den Ausweg zu sehen. Einfach deshalb, weil Gott am Ende aller Wege und Sackgassen steht. Auch bei uns, glaube ich, in unserer heutigen chaotischen und so gefährdeten Welt. Und so schließt sich der Kreis des Vaterunser und fließt ein in diesen Lobpreis. Das Gebet beginnt mit dem Lob des guten, lieben Vaters, unseres Vaters, der im Himmel ist. Und es endet mit dem Lob dessen, dem das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit zu eigen sind und den man anbeten darf ein Leben lang bis in Ewigkeit. Zum Schluss noch ein persönlicher Gedanke. Aus dem Lobpreis heraus erfolgt Sendung. Hier bin ich, sende mich, lesen wir in Jesaja 6. So beschließt Frère Jean aus Thésée, der inzwischen ja leider nicht mehr lebt, sein Buch über das Vaterunser. Und mit dieser Anfrage möchte ich gern meine Predigtreihe über das Vaterunser zu Ende bringen. Er schreibt, weil Gott die Quelle allen Lebens und aller guten Gaben ist, ist die wichtigste Tat des Menschen, Gott dafür zu loben und zu danken. So machte es im Alten Testament auch der König David, schreibt er, 1. Chronik 29. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt alles, über alles. Und David sprach zur ganzen Gemeinde, lobet den Herrn, euren Gott, und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und im Neuen Testament lesen wir, wie Paulus Gott lobt. Im Brief an die Epheser schreibt er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, Epheser 1,3. In gleicher Weise beginnt das Vaterunser. Zwar nicht direkt mit einem Segensspruch, aber doch mit einem Bekenntnis des Glaubens an Abba, unseren Vater, der uns liebt und uns zu seiner Familie macht durch die Tat des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lob und Dank unserem Vater im Himmel. Hier bin ich, sende mich, antwortet der von Gott zum Propheten berufene Jesaja. Jesaja 6, Vers 8. Hierzu weiter nochmal Frère Jean. Wenn wir Vater unser im Himmel beten, ist es so, als ließen wir uns von Jesus an der Hand nehmen und in das Haus des Vaters führen. Theologisch ausgedrückt sagt er, wir treten in die Gemeinschaft der Heiligen Trinität ein. Wir nehmen teil an der Gemeinschaft mit Gott und werden so immer mehr zu seinem Ebenbild. Das wünscht man sich ja, weiß aber, wie weit man davon noch entfernt ist. Aber jetzt, wo wir im Vaterhaus Wohnung genommen haben, müssen wir uns auf die Reise begeben. Denn bei Gott zu wohnen, das darf kein Privileg für einige Auserwählte sein. Jesus lädt uns ein, mit ihm auf Pilgerfahrt zu gehen, bis diese Gemeinschaft die ganze Schöpfung umfasst. Geheiligt werde dein Name. Das sind die Bitten, die den ersten Worten folgen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir bitten darum, dass die ganze Welt die Güte Gottes erkennen und in dieser Erkenntnis leben möge. Und wir übergeben Gott unser Leben und bitten ihn, durch uns ein wenig von dieser Güte in der Welt sichtbar werden zu lassen. Und so begeben wir uns auf die Reise, um von Gottes Liebe zu zeugen und sein Licht in die Welt zu tragen, mit unserem ganzen kleinen, oft so unbedeutenden Leben. Soweit Frère Jean. Hier bin ich, sende mich. Amen.